meistens die Posaunen schallen. Und wenn der Bau der Welt nebst ihnen Himmelsfesten zerschmettert, wird zerfallen. So denke mein ein Mann im Besten. Wenn sich dein Knecht einst vor das Gericht stellt, da die Gedanken sich verklagen, so wollest du allein, o Jesu, mein Fürsprecher sein und meine Seele tröstlich sagen. Himmel und Erde im Feuer vergehen, so soll doch ein Gläubiger ewig bestehen. Er wird nicht kommen ins Gericht und den Tod ewig und den Tod schmecken nicht, nur halte dich, nur halte dich, mein Kind, an mich, nur halte dich, mein Kind, an mich, nur halte dich, mein Kind, an mich, nur halte dich, mein Kind, an mich, ich breche.